Das wäre ja das Sahnetüpfelchen, wenn das mal passieren würde. Man darf noch träumen. Ich glaube nicht, dass sich die Mühe gemacht wird, aber ja, träumen darf man ja. Hallo und herzlich willkommen zum 10. News-Podcast im Jahr 2020. Heute mit den News aus dem vergangenen Monat. Unter anderem haben wir da die Einstellung von Conan Runner für euch und auch den Release von Film 23 in Deutschland. Aber wir beginnen wie gehabt ganz von vorne. Mit dabei ist heute Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Und ich begrüße Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Genau, heute ein munteres Trio hier am Start. Olli ist leider verhindert diesmal. Er wird beim nächsten Mal sicherlich gerne wieder mit dabei sein. Liebe Grüße hier an ihn und an unser gesamtes anderes Podcast-Team, die hin und wieder ja auch mit am Start sind. Wir beginnen mit den internen Ankündigungen. Da haben wir zunächst einen Podcast veröffentlicht zu Band 98. Das ist der 130. Conancast schon. Mann. Band 98 haben wir analysiert. Wir hatten ja im letzten News-Podcast auch schon kurz drüber gesprochen, dass der erschienen ist und so ein kleines Fazit oder einen kleinen Einblick gegeben, wie wir den Band so finden. Da hört ihr in knapp 2 Stunden unsere ausführliche Meinung. Wir stellen euch die einzelnen Fälle des Bandes vor, die äußere Aufmachung natürlich und geben am Ende ein Fazit, ob wir eine Kaufempfehlung aussprechen würden oder ob sich der Band eher nicht so lohnt. Dann machen wir weiter mit einer Meldung, die weder dem Anime in Deutschland-Bereich noch dem Manga in Deutschland-Bereich zuzuordnen ist. Und zwar wird das Spiel Detective Conan Runner Race to the Truth eingestellt. Und zwar schon recht bald. Was hat es denn damit auf sich, Johannes? Ja, also am 30. Oktober ist tatsächlich Schicht im Schacht. Case closed für das Mobile Game, wenn man so will. In Anlehnung an die US-amerikanischen Titel der Serie. Ja, tatsächlich ist nicht wirklich bekannt geworden, oder man kann eigentlich nur spekulieren, warum das Spiel eingestellt wird. Tatsache ist, dass es eingestellt wird. Das findet ganz sicher am 30. Oktober statt. Es sind auch aktuell keine In-App oder sollten keine In-App-Käufe mehr möglich sein. Nein, sind nicht mehr. Genau, und problematisch oder was auch dazu führt, was bedeutet, Spiel wird eingestellt, ist natürlich, dass auch die Server abgeschaltet werden. Also es ist tatsächlich auch dann nicht mehr möglich, das Spiel irgendwie offline noch zu spielen, ohne Updates oder sowas, weil eine Verbindung zum Internet hergestellt werden muss, so wie ich das verstanden habe. Und das Mobile Game wird natürlich entsprechend auch aus den Shops rausgenommen. Und es gibt noch ein paar Ingame-Events bis zu diesem Datum, bis zum 30. Oktober, um das noch so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, zu einem würdigen. Aber ist natürlich traurig, dass das Spiel so schnell, sag ich mal, eingestellt wurde, weil es erst im Sommer 2019 gestartet ist. Und ja, das ist jetzt knapp über ein Jahr, wo das jetzt läuft. Und schon ein bisschen schade, weil damit irgendwie das letzte Conan-Spiel sozusagen, oder was hier in Deutschland spielbar war, verschwindet. Wir haben noch die Mirapolis-Ermittlung, die 2009 erschienen ist, die ist jetzt auch schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Für die Wii, ja, ja, genau. Ja. Ja, und selbst wenn man irgendwie nicht so ein großer Fan war von so diesem, es war ja ein Runner und ein Autorunner und kein Krimispiel oder sowas, aber es war halt ein Conan-Spiel und eins, das man in Deutschland spielen konnte, das ist schon irgendwie eine Erwähnung wert, wie ich finde. Und ja, ist da entsprechend natürlich schade, dass wir da jetzt noch keinen Ersatz haben, zumal auch so die Artworks und so, was man da gesehen hat, teilweise mir auch sehr gut gefallen haben. Ich habe das Spiel tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, nie gespielt. Aber das liegt nicht daran, weil ich es nicht mag oder so, sondern weil ich einfach keine Handyspiele spiele. Da fehlt mir die Zeit dazu. Ja, aber es ist, wie gesagt, so insgesamt für die deutschsprachige Detektiv-Community dann schon schade tatsächlich. Und wie gesagt, wir wissen nicht genau 100%, warum es jetzt, oder das ist mein Kenntnisstand, warum das Spiel eingestellt wurde. Vermutlich ja, einfach weil es sich nicht rentiert hat, diese Leads. Das ist, man muss sagen, auch wenn die Illustrationen so schön waren und insgesamt sich da so Mühe gegeben wurde, die Serie gut einzufangen, ist das da von Bushiroad, dem Entwickler, schon eine ziemliche Stangenware im Prinzip. Und diese ganzen Mobile Games sind ja sowieso, stehen ja oft im Ruf, dass irgendwie sie alle in irgendeiner Weise gleich sind in den ganzen Genres. Und da haben die Spiele ja manchmal einfach nicht so lange Halbwertszeit. Was ich auch schade finde. Ich fand die Artworks auch cool. Ich habe es auch nur einmal gespielt, aber ich habe ein paar meiner Freunde haben das ganz gern gespielt. Und ich fand es immer befremdlich. Dem Spiel kam so in gewissen Teilen der Community und auch bei uns auf dem Discord-Server immer so eine krasse Häme gegenüber, weil es eben Mobile-Gacha-Spiel ist und so und so ein Unverständnis, wie kann man so ein Trash spielen und wie kann man für sowas Geld ausgeben. Aber ich fand es jetzt nie so schlimm, dass man sich da so stark drüber aufregen muss. Es ist einfach etwas, was in den Bereich fällt, ja, nice to have. Und wenn es nichts für einen ist, dann ist es halt nichts. Aber dann kann man sich ja vielleicht bei uns im Wiki ein paar der Figuren oder Artworks angucken und dann leben und leben lassen, würde ich sagen. Genau. Also es ist einfach ein klassischer Autorunner, jetzt nichts Besonderes tatsächlich, aber eben dadurch, dass es halt Detektiv Conan war, war es halt eben doch was Besonderes, zumindest für uns. Wenn es ein anderer Anime gewesen wäre, hätte ich es definitiv auch nicht gespielt. Bei Detektiv Conan, ja, habe ich auch tatsächlich sehr gerne gespielt, nicht unbedingt regelmäßig zum einen oder anderen Event dann wieder reingeschaut. Man hat aber tatsächlich gemerkt, dass es sehr darauf fixiert war, das Geld abzugreifen, sage ich mal, In-App-Käufe zu tätigen, dazu ermuntern, diese zu tätigen. Und da wurde halt auch häufig am Rädchen gedreht, um ja die Spieler eben dazu anzuregen, Geld zu investieren. Das hat offenbar nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben, nehme ich zumindest an. Und deswegen wird es jetzt schlussendlich eingestellt und auch schon recht bald ja tatsächlich. Also wirklich, wirklich schade. Ja, die letzten Events, die jetzt momentan noch laufen, das sind, soweit ich das bisher mitbekommen habe, nur noch Events, die es früher schon mal gab, die jetzt nochmal neu aufgelegt werden. Und ja, damit man das ganze Spiel dann eben entsprechend auch ja, zu einem runden Abschluss bringt. Ich finde, man hätte dafür vielleicht auch noch ein bisschen stärker auffahren können und eventuell noch ein paar Gratis-Elemente mit einfließen lassen können, dass man jetzt ja die ganzen Charaktere, die früher Event-exklusiv waren, jetzt entsprechend in größerer Vielzahl heraushaut und eben allen nochmal die Möglichkeit gibt, an alle Charaktere heranzukommen und leichter das Portfolio zu vervollständigen. Denn wenn man Sammler ist, möchte man die ganzen verschiedenen Charaktere dort entsprechend sammeln und die ganzen Artworks, Figuren. Das wird jetzt nicht getan und die ganz letzten Events, die jetzt gestartet sind, werden bei Twitter, Facebook und Instagram auch nicht weiter promotet. Also man hat da wirklich den Stecker jetzt schon komplett gezogen und lässt das Spiel auslaufen. Aber ja klar, warum sollte man auch noch jetzt Zeit investieren und die App so umgestalten, dass man an die ganzen Charaktere noch rankommt, wenn eh keine In-App-Käufe mehr möglich sind? Das ja, wäre wirtschaftlich nicht sinnvoll für Bushiroad und dementsprechend wird es natürlich auch nicht getan. Besonders ärgerlich ist es natürlich für die Leute, die schon Geld ausgegeben haben, also In-App-Käufe durchgeführt haben, wenn dann, ich sag mal, das ist ja doch, naja, ich weiß nicht, ich habe da keine Erfahrungswerte, aber ich würde schon sagen, so aus Bauch heraus wäre das, ist das schon eher eine kürzere Zeit, ein Spiel nur ein Jahr am Markt zu haben. Oder, und da ist es natürlich dann, also da kann ich Ärger auf jeden Fall nachvollziehen, wenn dann jemand sagt, oh, jetzt habe ich da schon 10, 20 Euro reingesteckt und ja, jetzt kann ich es nicht mal mehr spielen. Also da kann ich auf jeden Fall Ärger nachvollziehen. Andererseits, also ich glaube auch, dass es einfach daran liegt, dass die Lizenz zu teuer war. Und das dafür spricht, dass es nur so ein Jahr rum war, dass man gesagt hat, okay, wir kriegt jetzt mal die Lizenz für ein Jahr und ihr entwickelt mal dieses Spiel und veröffentlicht das mal, wir kassieren beide irgendwie ab, ne, machen irgendeine Quote, du kriegst so und so viel Gewinn, wir so und so viel durch die Lizenz oder was auch immer, und dass man sich dann halt nicht weiter einig geworden ist fürs nächste Jahr. Vielleicht hat man auch gemerkt, ach, es war so erfolgreich, vielleicht wollte der Lizenzgeber mehr Geld haben, keine Ahnung. Also ja, aber wie gesagt, ärgerlich am meisten ist es für die Leute, die Geld tatsächlich ausgegeben haben in das Spiel. Ja, und das Geld wird man auch definitiv dort sehr schnell los, denn es sind doch, also die In-App-Käufe sind tatsächlich vergleichsweise teuer, möchte ich sagen. Wobei in der heutigen Mobile-Gaming-Welt scheint das ja so standardmäßig zu sein, dass man da höhere Beträge direkt investieren muss, um halbwegs erfolgreich zu sein. Und auch gerade für diejenigen, die sich so diesen Premium-Pass gekauft haben, der halt über eine längere Laufzeit geht, ist natürlich noch mal umso ärgerlicher, denn ja, wenn ich mir jetzt einen Premium-Pass kaufe für ein Jahr, und das erst vor 2 Monaten gemacht habe, dann guckt man natürlich recht schnell in die Röhre. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das nicht viele getan haben. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange die Laufzeit dort ist, weil Ich bisher kein, noch geringfügig habe ich tatsächlich in die App investiert, aber ja, für mich tatsächlich in der Hinsicht kein großer Verlust, eher der größere Verlust, dass damit halt ja, die gesamte Gaming-Welt von Detective Conan hier in Deutschland zusammenbricht, sage ich mal, weil die Mirapolis-Ermittlung ja, wie Johannes schon sagte, recht alt ist und ja, neuer Content steht auch nicht in den Startlöchern und das Einzige, was wir jetzt hatten, wird schon nach einem Jahr vom Markt genommen. Wobei das natürlich international gilt, also nicht für Deutschland exklusiv. Und das ist natürlich auch kein gutes Zeichen, dass jetzt jemand anderes sagt, ja, wir entwickeln mal ein Spiel mit Detective Conan, denn das war ja so erfolgreich bei Bushiroad. Ah, das dann ja eher auch wieder nicht. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass vielleicht in absehbarer Zeit wieder ein Conan-Spiel hier auf den Markt kommt, sei es jetzt für iOS und Android oder für irgendeine andere Handheld-Konsole oder Home-Konsole, wer weiß. Ja, machen wir weiter mit dem Anime in Deutschland. Da haben wir zunächst eine Meldung zum Lupin TV-Special, das ja zu uns nach Deutschland kommt. Und da wurde jetzt bekannt, dass alle bekannten Synchronsprecher wieder mit an Bord sind. Und die Details hat Johannes. Ja, genau. Also Kasia hat in seinem Newsletter ein paar Informationen preisgegeben. Vielleicht die wichtigste zuerst. Lupin the Third vs. Detective Conan the Special ist der offizielle Titel. Nicht zu verwechseln mit Lupin the Third vs. Detective Conan the Movie. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und ja, ein bisschen, naja gut, wenn man es so machen musste, dann macht man es halt so. Auf jeden Fall, genau, die bekannten Sprecher sind wieder dabei. Peter Flechner als Lupin the Third, Sarah Riedel als Fujiko Mine, Thiel Schmitz als Shigen und Stefan Staudinger als Inspektor Senigata. Und ja, das ist natürlich sehr erfreulich, wenn man da ein bisschen Kontinuität reinbringen möchte. Und vielleicht noch die Anmerkung zu Sarah Riedel. Ursprünglich wurde die Fujiko Mine gesprochen von Al Akel und aber schon zum The Movie, also Lupin the Third vs. Conan the Movie, gab es dann Sprecherwechsel, sodass das jetzt auch dort schon Sarah Riedel gemacht hat. Das heißt, die Conan-Fans, die Lupin nur von Conan her kennen, werden auf jeden Fall keinen Sprecherwechsel feststellen. Die anderen Sprecher sind, wie gesagt, noch gleich geblieben, schon auch von den ersten deutschsprachigen Veröffentlichungen, ich weiß nicht, von den OVAs oder Filmen von Lupin, also da hat sich da nichts geändert, nur Al-Akel hatte dann schon quasi letztes Mal gewechselt, wenn man so möchte, angeblich, also gerüchteweise, weil sie keine Zeit hatte zur damaligen Aufnahme und jetzt hat man sich wohl dazu entschieden, da die Kontinuität ein bisschen zu bewahren, zumindest in diesem Conan-Setting und ja, das ist soweit die Information zu den Sprechern und es freut mich natürlich, weil insbesondere Peter Flechner als Lupin wirklich einen sehr guten Job gemacht hat und auch viele Fans von der Lupin-Serie gesagt haben, der hatte auch damals schon bei den deutschsprachigen Veröffentlichungen, die ja jetzt schon einige Jahre her sind, schon einen guten Job gemacht und es war schon damals cool, als er auch bei dem The Movie dann schon Lupin gesprochen hatte, dass man den da beibehalten konnte und das jetzt auch wieder macht und ich sehe das genauso, also die Kontinuität ist natürlich eine super Sache für uns Fans. Ja, genau. Das TV-Special erscheint ja bekanntlich am 3. Dezember auf DVD und Blu-ray und ist nicht zu verwechseln, ich sage es gerne nochmal mit dazu, mit dem Movie. Johannes hatte es ja schon angesprochen. Der Movie lief ja bereits bei uns im Kino, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig, jetzt komme ich ja selber schon ganz durcheinander. Ja, richtig. Und genau, ist eben The Movie und jetzt kommt im Dezember The Special, hieß das so? Ja, The genau. Special. Also, das klingt so komisch. Also, für Verwirrung sorgen dürfte, ist natürlich, dass der Kinofilm, der hier in Deutschland zuerst gezeigt wurde, zeitlich nach dem Special spielt. Also ja, es ist ein bisschen runter und drüber gegangen bei der Veröffentlichung zumindest. Hatten wir, glaube ich, aber auch schon im letzten oder in einem anderen vergangenen Podcast schon mal drüber gesprochen, dass das alles so ein bisschen kurios ist. Also jetzt kommt das Special aus dem Jahr 2009 und nicht der Kinofilm aus dem Jahr 2013. Der ist nämlich schon lange erhältlich in Deutschland. Genau, letztes Jahr sehe ich gerade im November und im August lief er bei den Anime Nights im Kino, also August 2019, noch vor Corona, als man sich noch umarmen durfte und die Welt heil war, ja, das waren Zeiten. Genau, dann machen wir weiter mit einem anderen Conan-Film, und zwar Film 23. Da gab es Zusatzvorstellungen im deutschen Kino und die Details dazu hat auch wieder Johannes. Ja, richtig. Und zwar gab es im September, genauer am 22. nochmal den Kinofilm Detective Conan the Movie Die stahlblaue Faust zu sehen und wichtig hierbei war, er wurde nur in den UCI-Kinos nochmal gezeigt, beziehungsweise nicht nochmal, das war falsch, er wurde überhaupt erstmal in UCI-Kinos gezeigt, denn damals, als die Kasei Anime Nights das erste Mal anlief im Juni, waren die UCI-Kinos noch gar nicht offen. Und ja, da hat man sich dann halt gesagt, okay, was machen wir? Jetzt die Kinos nur für den Kinofilm machen wir nicht auf. Das war dann klar. Und jetzt, wo dann die Kinos offen waren und dann ordentliches Sicherheitskonzept gestanden hat, hatte man sich gesagt, okay, dann zeigen wir auch jetzt noch die Filme, die wir damals nicht zeigen konnten, nochmal oder erstmalig. Für Fans, die sie natürlich in anderen Kinos schon gesehen haben, vielleicht nochmal. Ja, genau. Aber halt zu einem späteren Zeitpunkt, so dass man auch diejenigen, die ein UCI-Kino in der Nähe hatten und dort nicht hingehen konnten, weil es eben noch geschlossen war, hatten dann nochmal die Möglichkeit, am 22. September ins Kino zu gehen. Ein bisschen, naja, was heißt unglücklich oder schade, war vielleicht, dass werden ja gleich in der nächsten Meldung nochmal ein bisschen näher besprechen, dass der Film vorher schon auf online veröffentlicht wurde. Ja, ob man dann nochmal ins Kino gehen muss, ist halt die Frage. Aber ja, man hat auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt und ich weiß nicht, also für diejenigen, die natürlich unbedingt den Kinofilm im Kino sehen wollten und jetzt nicht irgendwie dann weit reisen konnten oder so oder wollten, ist das natürlich nochmal eine schöne Möglichkeit, dass man das nochmal nachgeholt hat, denke ich. Ja, ich war ja damals nicht im Kino tatsächlich, haben wir hier auch im Podcast besprochen und ich hatte jetzt auch keinen Antrieb, nochmal in eine USCI-Kinowelt dafür zu gehen, sondern ich habe mir den Film einfach auf Anime On Demand angeguckt und das ist für USCI bestimmt irgendwie sinnvoll gewesen, weil sie wahrscheinlich, naja, irgendwo dahin schon Geld investiert hatten. Nehme ich mal an in die Richtung, dass der Film bei Ihnen gezeigt wird und dass Sie das jetzt sagen, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Okay, ne? Aber also ich sehe den Sinn darin. Also ich habe, auch wenn ich ihn jetzt unbedingt im Kino sehen wollen würde, jetzt dann irgendwie so lange danach, wenn er eh jetzt schon auf anderen Home-Media-Sachen zur Verfügung steht, sehe ich den Sinn auch nicht so wirklich. Ja, muss halt sagen, gerade im Kino ist halt was Besonderes, das ist klar. Aber ich sehe das auch so wie Lasse, dass das, ja, so, naja, dann hat man es halt nochmal gezeigt und hätte man jetzt noch irgendwie einen Monat gewartet, dann wäre es noch komischer gekommen, weil ein Film, der schon auf DVD raus ist, den guckt, glaube ich, niemand mehr im Kino. Also, ja, das war so ein bisschen auf dem letzten Drücker, sage ich mal, oder die letzte Möglichkeit, ihn überhaupt noch zu zeigen. Ja. Bisschen kurios tatsächlich und naja, gut, also es ist ja kein Schaden für einen Detektiv Conan-Fan entstanden, außer dass er vielleicht halt ihn im Kino gesehen hätte, wenn es kein Corona gibt, weil da kann ja das UCI-Kino und kann sich auch nichts dafür, von daher, ja. Genau, ihr hattet es ja schon angesprochen, und zwar ist der 23. Detektiv Conan-Film seit dem 19. September bei Anime On Demand verfügbar und auch seit dem 21. September auf DVD und Blu-ray hier in Deutschland erschienen, und die Details hat dazu Johannes. Richtig, also der Streamingdienst Anime On Demand hat ihn am 19. Dezember, wie gesagt, veröffentlicht. Abends konnte man dann anfangen. Im Verleih für 48 Stunden hat er 2,99 € gekostet. Wenn man ihn kaufen wollte, auf der Online-Plattform 7,99 €. Und im normalen Abonnement ist er mit dabei, wenn man den Service abonniert hat. Und genau, es ist natürlich die deutsche und japanische Tonspur vorhanden. Also auch anders als im Kino, wo nur die deutsche Tonspur gezeigt wurde. Und ja, ein bisschen kurios an der ganzen Geschichte oder was es besonders macht, dass er auf der Plattform ist, ist natürlich die Tatsache, dass in Japan halt kein neuer Kinofilm erschienen ist. Der Film 24 dieses Jahr, dass er sich verschoben hat und nun jetzt quasi alle Kinofilme erhältlich sind, die auch in Japan erhältlich sind. Und dass wir da jetzt so einen Zustand haben, der jetzt noch ein bisschen andauern wird. Ich glaube, bis April 2021, wenn dann der nächste Film 24 im Japan gezeigt werden soll. Das heißt, wir sind jetzt quasi direkt auf dem gleichen Stand wie Japan und auch was diese Online-Veröffentlichung angeht und die Disc-Veröffentlichung, dass das so jetzt zeitgleich stattfindet und dass deutsche und japanische Fans den zeitgleichen Zugriff haben quasi auf die Sachen. Das finde ich ganz interessant und ja, bin mal gespannt, wie sich das alles so verschieben wird jetzt mit dem Release von Film 24 dann natürlich. Das werden wir dann mal in Zukunft sehen müssen, ob das zeitnah im Deutschland-Release erscheint, ob wir den Film nächstes Jahr sehen oder erst das Jahr drauf und wir nächstes Jahr gar keinen Conan haben. Das wird dann wirklich sehr spannend. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, der 23. Film ist jetzt verfügbar und alle, die es nicht im Kino sehen konnten, nicht wollten und da es ja auch damals kein Online-Ticket gab bei den Kasei Anime Nights, anders als bei den vorherigen Filmen, hat man jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit, es auch wirklich online zu gucken. Man muss nicht ins Kino gehen und das ist auf jeden Fall eine super Sache, wenn man nicht oder aus gesundheitlichen Gründen nicht ins Kino gehen kann oder möchte. ist das wirklich eine gute Sache, dass man es einfach online gucken kann. Du musst nicht mal ins Geschäft gehen, um dir da den Film zu kaufen, kannst es jetzt einfach online machen. Und ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Fast Manga-ähnliche Zustände bei der Filmreihe, wie wir hier in Deutschland inzwischen aktuell sind. Fehlt nur noch der Anime quasi, aber ich glaube, darauf können wir lange warten. Ja, wobei, vielleicht fährt Crunchyroll da ja auf, aber dazu dann später. Also ich finde es auch tatsächlich sehr schön, dass der Film erschienen ist und dass wir erstmalig und wahrscheinlich auch einmalig mit dem japanischen Film-Anime oder mit der japanischen Filmreihe auf einem Stand sind. Also das gab es noch nie und wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben, wenn denn Film 24 in Japan erschienen ist. Also ich kann nur mal sagen, für alle, die jetzt denken, dass wir dieses Jahr Film 23 haben und nächstes Jahr dann Film 24 hier in Deutschland bekommen, glaube ich tatsächlich überhaupt nicht dran. Ich denke mal, auf Film 24 müssen wir jetzt 2 Jahre warten und da möchte ich ehrlich gesagt auch alle Fans drauf einstellen. Es kann natürlich sein, dass der Film 24 dann doch vorher kommt, aber realistisch gesehen denke ich, wir sehen Film 24 hier in Deutschland erst 2022. Also, Ja, also wir hatten ja. ja auch, um jetzt noch ein bisschen Hoffnung zu schüren, wir hatten ja auch schon mal die Tatsache, dass ein Film kurz nachdem er, ich weiß gar nicht mehr welcher, das war der erste, der gezeigt wurde im Kino, damals, 21. welcher Nummer? 21. 21, der gezeigt wurde, richtig. Das war ja, glaube ich, ziemlich nah, waren das 2 Monate nach dem Japan-Kino. Ja. Ja, das könnte ja natürlich dann jetzt bei Film 24 auch sein, ja. Man hat ja, ja, ich weiß nicht, also Aber könnte. der lief doch hier im Kino dann, nicht wahr? Genau, ja. Noch nicht auf die. Ja, genau, okay. Ja, die machen bringen Film 24 OMU, wo es bei Film 21 schon nicht so erfolgreich war. Und jetzt ist es dann noch unerfolgreicher, weil nicht so viele Leute ins Kino dürfen. Und dann Ja, sagt man aber. sich hinterher, warum funktioniert OMU nicht? Ja. Ja, aber vielleicht Naja. sagen sie ja dann, keine Ahnung, passend zu Olympia, ne? Dass das auch dann pünktlich zu Olympia gezeigt wird, hier in Deutschland, ne? Auf einmal wird es ja Kassenschlager. Nein, okay. Ja, kann sein. Wenn die Olympischen Spiele denn stattfinden. Wenn der Conan-Film im April kommt. Ja, nee, Ja. also. Okay, ihr merkt, es sind viele Wenn und Abers. Es war nur ein kleiner Hoffnungsschimmer, den ich am Horizont eröffnet habe. Aber ich sehe das tatsächlich auch so wie Philipp. Also ich glaube, nächstes Jahr wird es mit einer Conan-Kinoveröffentlichung. Ja, sieht's mau aus. Genau, dann haben wir noch die Meldung, dass eine weitere DVD-Box bei Kazé erschienen ist, nämlich die 14. DVD-Box ist seit dem 1. Oktober 2020 hier im Handel und enthält wieder 24 Episoden, ja, aus der 5. Staffel, der aktuellen Staffel, und setzt damit die Veröffentlichung fort. Wir hatten ja schon mit Box 13 den Einstieg in die 5. und aktuelle Conan-Staffel gehabt, wo 26 Folgen drauf waren. Jetzt wird wieder ein bisschen runtergefahren, 24 Episoden. Genau, alles wie gehabt. Und ja, sind auch wieder einige spannende Folgen mit dabei. Zum Beispiel das Geheimnis des Toto Filmentwicklungsstudios, die 4 Porsches. Ja, also einiges mit dabei. Und ganz besonders natürlich direkte Konfrontation, 2 Mysterien in einer Vollmondnacht, nicht zu vergessen. Also der ganze ja, 5 Teile rund um die Organisation ist mit am Start und ich glaube, deswegen hat man auch die Episodenanzahl in dieser Box ein wenig reduziert, weil es ja so oder so ein Kassenschlager werden dürfte. Ja, auch wenn man mit 24 Episoden natürlich wieder auf dem historischen Tiefstand ist, was es an minimalen Folgen auf einer DVD-Box bisher so gab. Mal sehen, ob Kase noch mal unter 20 geht. Dann wird es aber kritisch. Hoffentlich nicht. Aber unter 20 ist es fast keine Box mehr. Ja, keine Ahnung. Also, nee, also ich hoffe, dass, also das ist wirklich das Minimum. Wir haben ja schon öfter mal über die Preispolitik auch gesprochen und dass es ja irgendwo so eine Mogelpackung ist, dass man dann auf einmal immer weniger Folgen drin hat. Ja, also da muss man wirklich aufpassen. Ich hoffe, dass es nicht weniger wird. Hoffe ich wirklich Also sehr. es fehlen noch 50 Folgen, bis man die gesamte Staffel 5 vollendet hat. Oder 49, ich glaube 50. Und dementsprechend macht man wahrscheinlich noch mal 24 und 26 oder 25 und 25. Weniger, bei 50 Folgen, die kannst du gar nicht auf 3 DVD-Boxen strecken, aber ich Ein will das hier nicht Glück. zu laut aussprechen. Ja. Ja. 50 durch 3. Das sind 16. 17 ungefähr, ne? Ja, 16,66666. das wird dann schon. 66. Naja. Das ist dann das Extra, was. Nein, Spaß, es gibt keine Extras auf der DVD. Ja. Doch ein Booklet mit 12 Seiten. Ja, das, also auf der DVD habe ich gesagt, gibt es keinen extra. Ach so, nee, das nicht. Ja, in der DVD vielleicht. Ja, also das hoffen wir, dass es in zwei Boxen rauskommt. Davon gehe ich aber auch jetzt aus, tatsächlich. Und das würde natürlich auch dafür sorgen, dass die Veröffentlichung schneller geht, als wenn man drei Boxen rausbringen würde. Das würde ja dann auch die Veröffentlichung der letzten Folgen, der letzten Box auch weiter nach hinten verschieben, wenn man drei Release-Termine hätte. Und von daher sind es hoffentlich nur zwei. Und dann ist auch bald mal steht im Raum, was mit neuen Folgen aussieht und vielleicht mal auf DVD zu veröffentlichen. Das wäre ja dann ganz spannend. Da sollte man sich ja jetzt mit einem nahenden Ende, sage ich mal, oder ein Ende, was in Sicht ist, ja mal schon mal für interessieren, sage ich mal. Ich habe da ein bisschen Hoffnung. Ja, aber ich glaube, da ist auch ProSiebenMax gefragt und in der Hinsicht haben wir ja leider schon, ja, auch jetzt wieder etwas länger nicht gehört. Letzter Stand ist ja nach wie vor, dass ProSiebenMax weiterhin an neuen Folgen dran ist. Das hatten sie ja, ich will nicht sagen, kürzlich erst bekräftigt. Ist schon ein bisschen her, dass sie es nochmal bekräftigt hatten. Aber ja, danach hat sich nichts weiter ergeben. Vielleicht ja doch, während dieser Podcast hier im Schnitt war. Dann lest ihr es natürlich auf connynews.org. Nein, ja, um realistisch zu sein. Zwei DVD-Boxen werden noch kommen und danach wird es wahrscheinlich dann auf Eis liegen, weil halt kein weiterer neuer Content da ist und dann müsste erstmal ProSiebenMax nachliefern, damit dann Kazé auf DVD veröffentlichen kann. Andersrum, dass eine DVD-Veröffentlichung nur durch Kazé stattfindet, ohne dass ProSiebenMax involviert ist, das ist nahezu ausgeschlossen. Ich glaube, dazu hatte sich Kazé mal in einem Interview mit uns geäußert, dass eine, ja, DVD-Veröffentlichung allein von neuen Folgen nicht möglich ist, dass man dazu eben einen TV-Partner braucht. Und der wäre mit ProSiebenMax natürlich da. Vielleicht ist ja auch der Plan, dass Kazé aufschließt und sich dann Kazé und ProSiebenMax gemeinsam um neue Folgen bemühen. Oder ich weiß nicht, wie der Stand ist. ProSiebenMax bemüht sich ja auf jeden Fall und ist dran. Neues gibt es da momentan nicht. Jetzt haben wir die 14. DVD-Box. 1. Oktober, wie gesagt. Wann die nächsten beiden kommen, ist noch nicht bekannt. Stand jetzt. Momentan haben wir ja so einen 3-Monats-Rhythmus. Das heißt, erster oder Anfang Januar wäre jetzt mit der nächsten DVD-Box zu rechnen. Ja, wie genau, wenn sich da etwas ergibt, dann lest ihr es natürlich auch auf connynews.org oder bei uns im nächsten News-Podcast. Für mich das Schönste an den DVD-Boxen ist, dass damit die Veröffentlichung auf Anime On Demand ohne Pause weitergehen kann, denn wir wissen ja aus der Vergangenheit, die Anime On Demand Folgen dürfen den DVD-Box-Stand von Kazé nicht überholen und solange die DVD-Boxen regelmäßig rauskommen, kommt da auf Anime On Demand immer Nachschub und das finde ich da doch insgesamt das attraktivere Angebot, dass man da in einem Abo die Folgen auf Anime On Demand schaut. Ja. Und zum Thema neue Folgen, also ich kann mir schon vorstellen, dass Kazé gesagt hat, naja, also dass ProSiebenMax erstmal gesagt hat, hier, wir sind an neuen Folgen dran, interessiert, wie sieht's bei euch aus, Kazé, wollt ihr mit ins Boot? Und die haben dann gesagt, so, ach, wir haben ja noch ein paar DVD-Boxen, die wir rausbringen können und da warten wir erstmal ab, das machen wir mal und dann gucken wir mal, wie die Verkaufszahlen von den neuen Folgen sind und so und ob sich das lohnt. Und dann können wir immer noch gucken, so, also deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass da einfach das ein bisschen eingeschlafen ist, in Anführungszeichen. Und dass da jetzt, wenn das jetzt wirklich ein Ende zugeht, dass da vielleicht neuer Wind reinkommen könnte. Und man muss ja auch sagen, Synchronarbeiten während Corona sind natürlich auch nicht unbedingt einfach gewesen. Die Branche hat sich auch in Deutschland, auch in anderen Ländern schnell Konzepte rausgebracht, wie man die Arbeitsabläufe Corona sicher machen kann. Aber das war ja trotzdem erstmal eine Umstellung und eine Belastung. Und wo auch eine Zeit lang nichts passieren konnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Kunden relevant war, aber so auch die Synchronsprecherbranche oder die Synchronisationsbranche ist ja von der Pandemie nicht unbetroffen geblieben. Ja, und auch die Lizenzverhandlungen an sich natürlich. Also, zu meiner Kenntnis nach besteht immer noch ein Ausländer-Einreisebann in Japan. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch also mobile Technik hin und her, also Webcam und dies, das und Telefon, schön und gut, Johannes, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass es das eingeschränkt hat. glaubst du etwa nicht, dass die 50- bis 60-jährigen japanischen hohen Tiere da kein Zoom bedienen können? Also, die sind doch bestimmt technisch auf dem allerneuesten Stand, oder nicht? Das ist, ja, das ist gar keine Frage, aber ich glaube eher, dass die Verträge da abends in der Izakaya, in einer japanischen Kneipe, geschlossen werden und dann gesagt, ah, hier habt ihr 100 Zeugen auf dem Tisch, zack, und du gibst mir eine Flasche Sake aus und dann ist das gedeichselt, aber das geht So ja auf eine jetzt nicht. Diskette noch, Ja, ne? der USB-Stick oder so, nein. Ja, also ist auf jeden Fall, das ist, denke ich, sicher so nicht einfacher geworden, diese insgesamt, die Situation, das kann ich auch, denke ich, also ich kann es nachvollziehen, dass es in dieser Kommunikation dann auch schwierig ist, das alles online oder alles per Brief oder E-Mail zu machen. Also das stelle ich mir schon tatsächlich schwierig vor, gerade so Verhandlungen, wo man sagt, naja, geht nochmal ein bisschen runter mit dem Preis, geht nochmal ein bisschen rauf im Preis und das alles schriftlich, ja, das stelle ich mir schon schwierig vor, von daher, ja. Ja, also ich finde auch persönlich und habe das Gefühl, dass sich die Ungeduld der deutschen Fans momentan ja im Rahmen hält, eben dadurch, dass alle wissen, Corona, es ist etwas in der Luft, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und es ist halt schwierig. Und dementsprechend, wenn man nachfragt, den Druck erhöht, das ist jetzt momentan nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Natürlich würden wir uns alle riesig freuen, aber wie gesagt, wie ihr ja auch schon sagtet, wir wissen alle, es ist momentan schwierig, Synchronarbeiten an die Rechte kommen und was eben sonst noch alles dran hängt. Ich denke, auch bei Prosimax werden ja sicherlich einige Mitarbeiter im Homeoffice gewesen sein. Dadurch werden sich die Abläufe verlangsamt haben. Einiges wird liegen geblieben sein. Vielleicht muss man da jetzt an anderer Stelle Prioritäten setzen. Und so wird es in anderen Unternehmen natürlich auch gehen. Davon ist Prosimax nicht ausgenommen und Kaizen natürlich auch nicht. Ja, dementsprechend können wir nur hoffen, dass es dann bei Gelegenheit mal weitergeht. Aber ja, also wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr gesagt, dass wir 2020 damit rechnen könnten. Aber ja, Corona kam halt dazwischen. Das ist ja nun mal so. Wie bei Conan, wie bei allem anderen einfach auch, ja. Das Jahr ist auch schon wieder fast vorbei. Also die Zeit geht ja sowieso jedes Jahr schneller, aber ich habe das Gefühl, wegen Corona, die letzten 6 Monate waren quasi nichts. Und jetzt Ja, muss man schon ja. wieder sagen, ja, 2020 kommt dann nichts mehr. Gefühlt war es gestern, als wir 2019 da saßen und gesagt haben, ja, dass dieses Jahr noch was kommt. Da wussten wir aber noch nicht, was so alles passieren wird mit der Nee. Welt. Ja, wenn es normal gelaufen wäre, hätte es vielleicht schon so weit sein können, aber das ist natürlich auch nur Spekulation und das, ja, lassen wir hier mal lieber raus, glaube ich. Oder zumindestens, dass wir vielleicht ein bisschen neue Neuigkeiten Ja. bekommen hätten. Ja, vielleicht gibt es ja dann Vielleicht. nächstes Jahr die ganz große Meldung. Zwar kein Conan im Kino, aber dafür neue Folgen. Hey. Ja, ich glaub's Ich nicht. meine, ja, aber der japanische Anime stockt ja in gewisser Hinsicht auch mit Wiederholungen vermehrt und so weiter. Und also so sehr in Nachsicht kommen wir ja nicht in dem Sinne. Aber wir wollen natürlich trotzdem neuen Content haben, das ist natürlich auch Ja, verständlich. wenn Conan-Fans 10 Jahre warten konnten, dann können sie auch noch 5 Jahre warten, sage Ja. ich mal. Also, das, Nein, bitte nicht. wir hoffen es Ja. natürlich als Conan-Fans nicht, aber ja, wir sind das Warten ja gewohnt. Machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland. Da hatten wir eine Exklusivmeldung für euch. Und zwar kommt die Lone Wolf Edition nach Deutschland. Und wer sich jetzt fragt, Lone Wolf, wer ist denn das? Shuichi Akai ist es. Der Shuichi Akai Sonderband, der im April 2020 in Japan erschienen ist, kommt nach Deutschland. Das durften wir exklusiv in Zusammenarbeit mit Egmont Manga natürlich, die den Detective Conan Manga ja in Deutschland veröffentlichen. Herausgeben. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und genau, der soll im Juli 2021 im deutschsprachigen Raum erscheinen. Und der Inhalt des Sonderbandes ist auch schon bekannt. Und alle Fans von Shuichi Akai dürfen sich definitiv auf diesen Sonderband freuen. Ja. Konkret im Band enthalten sind der erste Fall mit Shuichi, Band 29, die Busentführung, die gesamte Konfrontation mit Wermut, wo wir gerade bei der DVD-Box dabei waren, aus Band 42, 2 Kapitel aus dem ersten Fall mit Kier, nämlich FBI gegen Schwarze Organisation Teil 1 und 2, Shuichis vermeintlicher Tod aus Band 58, 59, der erste Fall mit Subaru aus Band 60, ganz großer Sprung dann wieder zu der Sterbenachricht von Koji Hadinda, Band 89, 90. Und der Fall im Black Bunny Club aus Band 95. Wir haben ja schon damals, als die Bände für Japan rausgekommen, angekündigt wurden, schon mal kurz mehr Inhalt gesprochen, aber auch hier nochmal. Ich finde, die Fallauswahl nicht immer geglückt, weil so den Black Bunny Club Fall, in dem Shuichi auf 5 Seiten vorkommt insgesamt in 4 Kapiteln. und auch den Konfrontation mit Wermut, dass man da alle 6 Kapitel abdruckt, obwohl Shuichi in dieser Konfrontation zwar am Ende auch einen großen Auftritt hat, aber über die 6 Kapitel hinweg seine Rolle ja doch eher gering ist. Ja, interessante Auswahl der japanischen Lizenzgeber. Also ich nehme mal an, da wollte man sich natürlich auch nicht mit anderen Sonderbänden irgendwie kannibalisieren und dann wird es halt auch irgendwann schwer, aber naja. Aber es ist natürlich schön, dass der Band zu uns nach Deutschland kommt. Und ich nehme mal an, dass wir dann bald danach irgendwann auch die Akai Family Edition, die ja in Japan am gleichen Tag wie die Shuichi Akai Edition rauskam, auch zu uns nach Deutschland kommt. Wer weiß. Vielleicht heißt es dann Wolf Family Edition. Ja, das wäre was, ja. Wolf-Familie kommt nach Deutschland, ja. Ja. Also ich finde, naja, also Lone Wolf Edition, also Wölfe ist jetzt nicht das, was ich mit Shuichi Akai assoziiere, weil eigentlich Wölfe sind eigentlich eher die Organisation. Die nennt Shuichi Akai ja öfter mal Wölfe und ich meine, ja, er ist so ein bisschen Einzelgänger, so weil er nicht immer mit dem FBI sofort kooperiert, sondern ein bisschen sein eigenes Ding macht, aber ja, also viele Fans haben ja gesagt, Silver Bullet Edition hätten sie ganz gut gefunden, was ich auch zumindest einen besseren Titel gefunden hätte als Lone Wolf Edition, aber ja, vielleicht Red Wolf Edition, weil es ist ja Akai und der ist der rote Wolf und kein schwarzer Oh, ja, Wolf. das hätte auch was. Und da könnte man das andere Red Family nennen, Red Family Edition. Ja. Nun ja, oder einfach Shuichi Akai Edition. Naja. Ja, das hätte ich persönlich tatsächlich bevorzugt. Also ich kann verstehen, dass man wieder ein schönes Wortspiel bringen wollte, wie bei Bourbon on the Rocks oder Karate und Orchideen oder ja, also in dieser Hinsicht halt angelehnt einen Titel entwerfen wollte. Und ja, Shuichi Akai Edition ist halt zu ja, langweilig, sage ich mal. Aber ich glaube, wenn man Shuichi Akai Edition draufschreibt, wäre es auch ein Verkaufsschlager gewesen, weil auch gerade Shuichi Akai ist schon ein sehr beliebter Charakter und viele hätten sich den Band sicherlich oder kaufen sich den Band sicherlich, weil es um Shuichi Akai geht. Auch viele, die bisher keinen Sonderband gekauft haben, liebäugeln damit, den Band zu kaufen. Habe ich zumindest bei unseren sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram entnommen und dementsprechend. Ja, wenn man da Shuichi Akai vorne draufschreibt, hätte man nichts falsch gemacht mit Lone Wolf Edition. Ja, finde ich nicht so gelungen, finden viele andere offenbar auch nicht so gelungen, aber ja, ganz großer Griff ins Klo ist es jetzt nicht, möchte ich so sagen. Nein, also Nein, so ja. schlimm ist es nun wirklich nicht. Aber eigentlich diese ein bisschen ausgefalleneren Titel, die waren ja eigentlich so unter Steffen Hautog den deutschland-exklusiven Sonderbänden vorbehalten. Also die wir hier nur bei uns hatten, die haben dann ja so die Fancy-Titel gehabt, auch so Best in the West und so, auch mal ein bisschen Englisch mit drin. Aber als Steffen Hautog ja noch am Ruder war, da waren ja dann die japanischen Sonderbände relativ 1:1 benannt. Ja. Ja, was ich noch anmerken wollte, weil du auch den Alternativtitel Silver Bullet noch so angesprochen hattest, da hätte ich mir aber auch vorstellen können, dass da dass das zur Diskussion geführt hätte, wenn man dann sagt, naja, Conan ist doch die Silver Bullet oder wer ist, weil sie halt beide auch mal so bezeichnet wurden. Ja, also das hätte vielleicht auch wieder zu Diskussionen geführt und wenn man dann eh noch beide auf dem Cover hat, weiß man gar nicht, worum geht's jetzt und so. Ja, bei Ja. Lone Wolf, okay. Naja, es weiß ja jetzt jeder, dass der Kaiser an der Wand ist, also. Naja, Ja. also ich find's auf jeden Fall, kann man machen, den Titel, hätte aber vielleicht auch noch die eine oder andere bessere Alternative gegeben. Ich hätte auch so gesagt, so einen neutralen, wie ihr schon gesagt hattet, einen neutralen Titel wie Shuichi Akai Edition oder Selection, das hätte man belassen können, ja. Aber so ist er auch okay und ich freue mich auf jeden Fall, dass er kommt. Auch wenn die Fallauswahl natürlich, ich meine, auch beim ersten Fall mit Shuichi Akai, da ist, weiß nicht, da ist er auch im Bus zu sehen, wie er hustet, wo, ist jetzt auch nicht, ist halt so ja, ein Charakter, der nicht immer im Vordergrund steht, sage ich mal. Und wenn, dann eher als anderer Charakter in Verkleidung. Von daher, ja, ein bisschen schwierig. Der Titel ist fast ein bisschen ironisch, wenn man drüber nachdenkt, weil ja Shuichis Spitzname Silver Bullet daherkommt, dass ja die silbernen Kugeln in so Horror- und Mysterium-Geschichten ja die Kugeln sind, die Werwölfe sofort töten und er dann ja die Silver Bullet ist, weil er eben die Organisation mit einem Schuss töten könnte. Und Er kriegt jetzt aber quasi den Titel Lone Wolf, während sein Spitzname in der Serie eigentlich etwas ist, was Wölfe oder eine Art von Wölfen tötet. Naja. Ja, aber wie gesagt, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ne? Nicht jetzt verwechseln. Oh, der Kornkas hasst den Titel. Ja, also, ne? Wir sind Fans und wir können darüber Nee, nee, diskutieren, nee, ja, aber ja. dafür sind wir hier und jetzt heißt er so und wir freuen uns auf jeden Fall, dass er kommt nach Deutschland. Ach ja, und ich bin mal schon gespannt, was denn in den Zwischenseiten ist. Da freue ich mich schon drauf tatsächlich. Ich habe das japanische Original kenne ich natürlich nicht, aber ich hoffe sehr, dass es da noch die eine oder andere Extra-Seite zu sehen gibt. Bestimmt, ja. Ja, also den Sprung von Band 60 zu Band 89 mit von Okia. Ach, scharlachrote Rückkehr war da was? Na, egal, überspringen wir einfach mal. Da sind hoffentlich ein paar Sonderseiten drin. Ja, und das Beste wäre ja jetzt, wenn die dann auch noch auf Deutsch, diese Panels, die man dann sehen würde, wenn die noch auf Deutsch wären, das wäre ja Ach, das Sahnetüpfelchen, wenn das mal passieren man darf würde. noch träumen. Ja, das wäre ja super. Ich glaube nicht, dass sich die Mühe gemacht wird, aber ja, träumen darf man ja. Ja, bei den Detective Conan Weeklies haben wir dieses Mal keine neuen Weeklies vorliegen. Aber wann geht es denn weiter, Lasse? Am 7. Oktober geht es in Japan weiter und dann dementsprechend hoffentlich am 12. Oktober bei uns. Gosho Aoyama hat inzwischen gesagt, dass er für das Magazincover der Shonen Sunday, in der das Kapitel am 7. Oktober erscheint, dass er da Jin und Con für das Cover gezeichnet hat. Nicht sonderlich überraschend nach den Ereignissen in Kapitel 1060. Was der genaue Inhalt ist, weiß man aber jetzt noch nicht. Wenn dieser Podcast erscheint, dann könnte es vielleicht schon sein, dass irgendwelche Sachen geleakt sind. Jetzt zur Aufnahmezeitpunkt wissen wir das noch nicht, aber da werden wir dann ausführlich im nächsten News-Podcast drüber reden. Genau, es geht ja um den weiteren Fall aus Band 100, was ja wieder ja, für Spekulationen sorgt. Dann machen wir weiter mit der spoilerfreien Zone und beginnen bei Crunchyroll, wo jetzt die ersten 42 Detective Conan-Folgen verfügbar sind. Allerdings nicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern in vielen, vielen anderen Ländern der Welt. Unter anderem natürlich die USA mit dabei, die ja auch einen Simulcast zu Detective Conan haben. Dort gibt es jetzt die ersten 42 Episoden. Es gab dort ja auch schon früher bereits mal die ersten 130 Episoden von Conan oder Case Closed, wie es dort ja heißt, zu sehen. Und jetzt wieder die ersten 42 Episoden und das auch noch in vielen anderen Ländern und Sprachversionen, aber nicht auf Deutsch oder beziehungsweise in Deutschland, Österreich und der Schweiz leider. Ja, ob die in Deutschland nochmal verfügbar gemacht werden, ist natürlich die Frage. Momentan ist dazu nichts bekannt. Und ob in den anderen Teilen der Welt, wo jetzt die 42 Folgen zu sehen sind, denn noch weitere Folgen nachgereicht werden, ist auch wieder eine andere Frage. Ja, das liest sich schon lustig, wenn man die News liest, wo man hier die Territorien sieht. Ja, Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika, Afrika, Ozeanien, der Mittlere Osten, die GUS-Staaten und Europa, außer französisch- und deutschsprachige EU-Mitglieder. Und man sich denkt, ja, toll, danke für nichts. Man muss aber auch dazu sagen, was wollen wir mit 47 Folgen? Wir haben ja schon auf Anime On Demand 42. alle, 42 Folgen. 42 Folgen. Ja, wir haben ja schon auf Anime On Demand alle Folgen. Von daher, ja. Das wird auch der Grund sein, also vermute ich ganz stark, dass es nicht auf, deswegen ist es nicht auf Crunchyroll gekommen, weil die Lizenz oder die Exklusivlizenz halt bei Kase oder Anime On Demand liegt. Oder dem Verwerter, dem Rechteverwerter, zu dem Kase halt gehört. Und dass es eine Exklusivlizenz ist und deswegen Crunchyroll als eigentlich ja, eigenständiges Unternehmen, da nicht die Lizenz für hat, es auf ihre Plattform zu bringen, würde ich jetzt mal stark vermuten. Ist natürlich die Frage, in welcher Form das mal doch irgendwie fusioniert wird, Anime On Demand mit Crunchyroll, und ob wir es nicht dann doch auch mal auf Crunchyroll sehen, ob das jetzt die exklusive Lizenz dann auslaufen wird oder nicht oder verlängert wird für Anime On Demand, keine Ahnung. Ja, also ich persönlich glaube nicht an eine Fusion von Crunchyroll und Anime On Demand und bin da wahrscheinlich allein auf weiter Flur. Ich glaube, dass man beide Seiten parallel weiterlaufen lassen wird. Und natürlich muss man dann gucken mit den Rechten, weil Crunchyroll und Kase ja jetzt der gleiche Verein sind sozusagen. Und es ist wirklich, wirklich schade, dass die Folgen nicht in Deutschland bei Crunchyroll verfügbar sind. Natürlich, wir haben es bei Anime On Demand, aber es gibt natürlich auch viele, die tatsächlich ein Crunchyroll-Abo haben und dadurch vielleicht auf Detective Conan aufmerksam würden. Denn in Deutschland gibt es bei Crunchyroll gar keinen Detektiv Conan. Das muss man ja so sagen. Und auch bei Netflix beispielsweise gibt es ja auch keinen Detektiv Conan. Das stand ja in den letzten Jahren auch mal hin und wieder im Raum, ob Detektiv Conan denn hierzulande bei Netflix erscheint, was bisher auch nicht geschehen ist. Und wenn man auf je, ja, wenn Conan auf mehr Plattformen zu sehen ist, wird es natürlich auch umso bekannter und die Popularität steigt entsprechend, was uns zugute kommt. Dann hören mehr Leute diesen coolen Podcast hier. Ja, und vielleicht kommt dadurch natürlich auch weiterer Nachschub nach Deutschland. Also für alle bestehenden Fans sollte es auch Anreiz sein, dass die Serie ja auf möglichst vielen Plattformen verfügbar ist, denn dadurch steigt natürlich die Popularität und damit auch die Chance, dass weitere neue Folgen nach Deutschland kommen und ne, so dreht sich der Kreis halt weiter. Ja, warum denn jetzt ausgerechnet Frankreich auch noch mit, das weiß ich nicht, aber ja. Es würde dafür sprechen, wenn es, weil es halt der französischsprachige Publisher ist, deutsch-französische Publisher, das war so meine Vermutung, aber ansonsten hast du natürlich recht mit Crunchyroll, ist hat natürlich auch einen entscheidenden Vorteil gegenüber Anime On Demand, nämlich, dass sie eine App haben und dass man das auch mobile gucken kann oder halt auf dem Fernseher oder so. Ist relativ unproblematisch, was man bei Anime On Demand tatsächlich ja nicht kann oder noch nicht kann. Ja, das ist natürlich sicherlich dann besser, wenn dann so eine Serie wie Conan auch mobil mehr Zuschauern dann zur Verfügung steht. Ja, springen wir rüber. Nächste Meldung geht's um Italien. Dort wird Zero's Tea Time 2021 veröffentlicht und die Details hat Johannes. Ja, richtig. Der italienische Verlag Star Comics hat im Rahmen der sogenannten Star Days bekannt gegeben, dass sie sich die Lizenz gesichert haben an ja, dem Detektiv-Conan-Spin-Off für Zero's Tea Time. Und Star Days, das ist so ist ähnlich wie ein Adventskalender, wo jeden Tag neue Lizenzen quasi veröffentlicht werden oder bekannt gegeben werden sollen und ja, da war halt wie gesagt auch ich glaube sogar bei Tag 1 war auch Zero's Tea Time dabei und der erscheint in Italien am Februar 2021 natürlich auf Italienisch und geht dort los mit Band 1 und so ich das verstanden habe, wollen wir auch alle anderen Bände dann, alle anderen vier Bände, die es schon gibt, dann auch nachfolgend veröffentlichen. Und ja, ist eine sehr schöne Meldung. Natürlich, das zeigt, dass irgendwie Conan auch international oder die Marke Conan auch international noch ein Publikum hat und es zieht. Und dass man sich da bemüht, also Conan als Marke, sage ich jetzt mal, nicht als Serie, ist ja Zero's Tea Time, dass man das irgendwie nach Europa bringt. Und das stärkt dann natürlich auch ein Stück weit den europäischen Markt. Das ist cool, wenn solche Veröffentlichungen hierher kommen. Und ja, in Deutschland erscheint ja Zero's Tea Time bereits im Januar 2021, also circa einen Monat vor der italienischen Veröffentlichung, also wir waren da wohl ein bisschen schneller, sofern, natürlich, ihr kennt das, Corona da nichts verschiebt, also dass die Leute auch alle in die Druckerei gehen können und arbeiten und so. ja, also muss man ja doch immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie gesagt, erscheinen soll es im Januar 2021 in Deutschland und Februar 2021 in Italien. Ich bin tatsächlich überrascht, dass die Italiener da ein bisschen langsamer sind als wir, weil Deutschland, muss man ja sagen, im Vergleich zu Frankreich und eben auch Italien, hat ja den deutlich kleineren Manga-Markt. Also in Frankreich und Italien sind Comics ja auch sowieso und Manga ja noch eine ganz andere Hausnummer. Und die haben ja auch in diesen Ländern Lizenzen, wo man als deutscher Manga-Fan so hinguckt und denkt so, oh, das wird ein deutscher Verlag niemals zu uns bringen. Und Conan zieht ja auch in Italien, die sind bei den Anime-Folgen in den 700ern und bei dem Manga auch auf dem aktuellen Stand wie wir. Und deswegen hätte ich eigentlich erwartet, dass sie da noch vor uns rankommen, aber da war scheinbar Deutschland tatsächlich mal schneller. Kurios. Ja, wer weiß, vielleicht veröffentlicht es in Deutschland ja am 31. Januar und in Italien am 1. Februar, dann wäre dann natürlich die Distanz nicht so groß. Also, soweit ich weiß, steht das offizielle Datum als Tag noch nicht fest, deswegen, ja. Ja, eine weitere Meldung haben wir noch betreffend Opening 52, Just Believe You, das jetzt im japanischen Anime gestartet ist. Wir haben es noch nicht gesehen, aber Lasse hat noch ein paar Details dazu. Genau, es ist, wir haben ja seit Januar 2020 haben wir kein neues Opening mehr bekommen. Damals Opening 51 und jetzt tatsächlich nach all der Zeit. Es kommt einem, ich habe gar nicht mehr dran, wie schon beim Ending, da habe ich das ja auch gesagt, man hat gar nicht mehr so gedacht, ach ja, der Anime, der wechselt ja auch eigentlich mal regelmäßig die Lieder. Ja, und jetzt ist es tatsächlich auch beim Opening soweit. Und wir haben wieder die Situation, dass Opening und Ending vom gleichen Künstler gemacht werden, denn die Band-Unit All at Once, die ja seit August das Ending 62 Hoshi Ai zu verantworten haben, sind jetzt auch im Opening vertreten mit dem Titel eben Just Believe You, der jetzt gestern lief. Wie gesagt, wir konnten es noch nicht sehen. Und dann jetzt heute ist das Lied auch als Single im Handel und auf den gängigen Streaming-Plattformen erschienen. Ich wollte jetzt gerade sagen, was kann man erwarten, aber es kommt irgendwie ein bisschen blöd, wenn der Podcast nachdem veröffentlicht wird, nachdem das Lied schon bekannt ist. Aber nun ja, ich weiß noch nicht so, ob der Stil der Band sich für ein Opening eignet, weil die ja sehr in ihren bisherigen beiden Liedern sehr balladig, ruhig, endingmäßig sind und dann irgendwie so ein ruhiges Opening. Ja. Müssen wir jetzt noch sehen. Ihr könnt es ja schon gehört haben und dann bestimmt habt ihr eure Meinung schon längst geteilt im Conn-Forum oder bei uns auf Discord. Und ja, ich freue mich drauf. Mal wieder ein neues Lied. Ich sehe das noch relativ entspannt tatsächlich, weil Hoshi Ai hatte auch einige tolle, ich sag mal, diese fetzigen Szenen, wo dann der Frau einsteigt. Das hat mir auch ziemlich gut gefallen, wo richtig viel Power in der Stimme gewesen ist. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es auch für ein Opening da natürlich wird es, also ich gehe auch davon aus, dass es ein bisschen ruhiger wird, aber das wird schon, denke ich, schon eine gute Nummer werden und freut mich, dass das dann. Ja, das Ending schon so gut ankam, dass man jetzt auch nochmal wie das Opening dann auch von derselben Bandunit dann ja, sich dafür festgelegt hat. Freut mich auch und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt tatsächlich. Und ja, das alte Opening hat man sich jetzt auch satt gesehen, wobei es lief halt immer bei den ganzen Fillern. Wir hatten ja jetzt, es lief ja nie wirklich bei vielen Manga-Folgen, aber ja, jetzt so nach irgendwie fast einem Jahr, sag ich mal, oder gefühlt einem Jahr, immer dasselbe Opening, freue ich mich schon auf ein bisschen Abwechslung. Ja, und dann beginnen wir direkt auch mit dem japanischen Anime. Da haben wir zunächst die Episode 980 Ratschläge für das perfekte Verbrechen. Und diese Folge wird uns Johannes vorstellen. Das ist korrekt. Es handelt sich um einen einteiligen Anime-Filler, ein Anime-Original. Und die Ratschläge für das perfekte Verbrechen, die gibt so einen, ich nenne ihn jetzt mal Professor James Moriarty-Verschnitt. Der dort ein Büro hat, in dem er gerade mit einer Person spricht über ein Verbrechen und das perfekte Verbrechen. Und es stellt sich irgendwie raus, dass er sich selbst auch als Moriarty sieht und bezeichnet. Und dieser Person, die dort in diesem Konferenzraum sitzt, dann erstmal ein paar Informationen gibt zu einem möglichen Plan, einem möglichen Verbrechen. Und damit steigen wir in die Folge ein und in der nächsten Szene sind wir dann in der Detektei Mori, wo Sato und Takagi vorbeischauen und gesagt haben, hier, wir haben einen Verdächtigen geschnappt oder einen Täter auf frischer Tat betroffen geschnappt und er hatte so Pläne dabei, wo drin steht Inszenierung für die Straftaten und so und das hat oder die Person, die sie festgenommen haben, hat dann auch gesagt, ja, das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, ich bin zu einem, ich nenne es jetzt mal Verbrechensvermittler gegangen, der mir so ein bisschen die Pläne ausgearbeitet hat für ein perfektes Verbrechen und ich habe das hier dann quasi nur ausgeführt, wo ich, also die Person geht dahin und sagt, ich möchte das und das Verbrechen begehen und dieser Moriarty gibt dann die Pläne raus und Moriarty ist natürlich die Anspielung an Sherlock Holmes, wer das jetzt noch nicht oder wer den noch nicht kennt oder nicht verstanden hat und ja, das war so dann der Sachverhalt. Kogoro soll dann irgendwie mitkommen. Das heißt, die Polizisten geben sich als Kunden aus, die dort auch ein Verbrechen planen. Und Kogoro soll als Berater fungieren für die Polizisten. Natürlich alles inoffiziell und kein echter Berater. Und Conan kommt dann auch noch mit, wo Kogoro dann auch selber irgendwie anmerkt: Naja, warum kommst du jetzt eigentlich mit? Und Conan sagt: Naja, als Kind bist du doch viel unauffälliger. Und Kogoro dann: Hä, aber wir gehen hier zu einem Menschen, der Verbrechen ausarbeiten soll. Was soll denn da ein kleines Kind? Das wirkt doch viel auffälliger, als wenn du nicht dabei wärst. Und da hat er irgendwie einen wahren Kern getroffen. Aber alles nicht so wild, denn sie kommen da rein, sprechen mit dem Mann und es dauert, glaube ich, keine Minute. Dann sind die alle entlarvt als Polizisten und Kogoro wird auch von dem Moriarty-Verschnitt erkannt. Als Kogoro Mori, der schlafende Meisterdetektiv. Und ja, dann gehen sie dahin, befragen ihn so ein bisschen und stellt sich raus, dass dieser ja, selbsternannte Moriarty kein Verbrechensplaner im eigentlichen Sinne ist, sondern er sagt, er entwickelt tatsächlich diese Verbrechen, das gibt er unumwunden zu, allerdings für Romane und Geschichtenschreiber, die bei ihm dann perfekte Verbrechen kaufen oder buchen können. um ihren Roman, um diesen Roman zu verwenden. Also er entwickelt quasi die Idee dahinter und die anderen können das nutzen. Allerdings hat es sich so wohl gezeigt, dass ja auch echte Verbrecher zu dem Mann gehen und sich ja Taten ausarbeiten lassen. Und das hat der Mann wohl auch ja gewusst, aber er nutzt das irgendwie so ein bisschen als Tarnung, dass er das ja nur an Romanautoren verkauft, diese Ideen für Verbrechen. Und ja, Sato, die wird relativ ungestüm, ihr Gerechtigkeitssinn meldet sich und sie verhaftet den Mann kurzerhand wegen Beihilfe mehrerer Verbrechen. Und ja, der Moriarty-Verschnitt bekommt auf einmal auch ja, Schweißperlen ins Gesicht getrieben und merkt, oha, jetzt ist es brenzlig und mit ihr ist nicht zu spaßen. Und er gibt dann auch ein paar Informationen raus zu Verbrechen. Und ja, Takagi verschafft sich dann Zugang auf den Computer und es können tatsächlich viele kuriose Verbrechen aufgeklärt werden. Diese sehen wir aber nur so ein bisschen im Überflug. Denn der eigentliche Fall, beziehungsweise es bleibt ein Fall übrig, der nicht aufgeklärt werden kann direkt. Das war die Szene ganz am Anfang, wo der Mann im Büro war bei dem Moriarty und sich ja einen Plan ausarbeiten zu lassen für einen Mord. Und ja, dieses Verbrechen können sie noch nicht aufklären. Sie wissen zwar, wer der Täter ist und ja auch natürlich dann den Plan, aber das eigentliche Opfer, für den dieser Tat gedacht war, der kann problemlos in Sicherheit gebracht werden. Und ja, es stellt sich aber dann irgendwie ja, oder die Verdacht legt nahe, dass es gar nicht auf diese Person gerichtet war, dieser Mordanschlag. Und jetzt müssen sie gucken, wie dieser Mordplan, der ausgetüftelt wurde, wem der eigentlich gilt. Und ja, dann wird das so ein bisschen aufgeklärt, aber das ist alles nur so ein bisschen Detektivarbeit und logisches Denken, was sie dann zusammen da machen, während sie zusammensitzen. Und ja, wer soll der Täter sein? Das ist natürlich der Moriarty-Verschnitt selbst, hat quasi das perfekte Verbrechen für sich selbst entwickelt und den Tatplan jemand anderem zur Verfügung gestellt. Und er wird halt quasi vom Tatplaner zum möglichen Opfer. Und ja, ob Conan und Kogoro und die Polizisten das verhindern können, schaut euch selbst an. Und ja, das ist soweit zu der Episode. Ich muss sagen, von der Bewertung her ist es schwierig. Ich fand es als Einteiler eigentlich ganz gut. Hatte natürlich so ein bisschen seine kuriosen Momente drin. Aber ich fand die Idee, die dahinter steckte, ganz cool. Eine Sherlock-Holmes-Anspielung finde ich auch eine coole Sache. Auch, dass der Mann diese ja relativ das offen so durchgeführt hat und gesagt hat, naja, ich vermittle halt Verbrechen an Romane, Autoren und so. Ich fand die Idee dahinter eigentlich ganz, ganz nett, auch wenn die Person selbst sehr, ich weiß nicht, exzentrisch gewesen ist oder mir gegenüber relativ unsympathisch wirkte, zu eingebildet und so, aber das war natürlich auch so ein bisschen, so war der Charakter wohl auch geschrieben. Von daher, ja, alles in allem eine durchschnittliche Filler-Episode, aber mit einer ganz interessanten Idee, die dahinter gesteckt hat. Es war halt leider nicht so viel Szenenwechsel drin. Man war quasi nur in diesem Büro von diesem Moriarty und hat dann über Verbrechen gesprochen und man hat gar nicht so diese Pläne und wie die anderen alle aufgedeckt wurden. Das hat man nur so in so einem Rückblick quasi gesehen. Fand ich nicht so optimal und ja, kann höchstens 3 von 5 oder ja, 2,5 von 5 Verbrechenspläne dafür vergeben. Bei 3 von 5 wäre ich tatsächlich bei dir, weswegen mein Fazit ist zwar positiver, aber auch nur, weil meine Erwartungshaltung eben so niedrig ist. Denn ich fand für eine Filler-Folge fand ich die gesamte Folge eigentlich relativ erfrischend. Den Hamanaka, diesen Möchtegern Moriarty da, fand ich, für mich war das so eine gute Mischung aus Ding, der ist halt irgendwie lustig, weil er so übertrieben ist und er ist halt nervig, weil er so arrogant ist und so hassenswert, wie er da geschrieben war, das hat für mich funktioniert. Und die Szene, wo er dann seine große Rede hält, warum die Polizei kann nicht einen Finger an mich legen und dann einfach Sato legt mir einfach anstellen und sagt so, doch, kann ich schon, weil das und das. Fand ich cool. Und auch dann diese Szene so in der Mitte, wo sie dann die Fälle aufklären, wo dann eben quasi so Conan-Titeleinblendungen kommen, irgendwie Tarazuka, da dieses Tanztheater, Schatz, Mordfall und dann so in der typischen Conan-Titelschrift, da kommt so ein Stempel drauf, gelöst. Und dann hier diesen Fall, gelöst. Und so insgesamt auch den Twist am Ende, fand ich tatsächlich alles ganz nett. Ich bin das voll des Lobes. Also ich meine, das ist natürlich immer noch eine Filler-Episode, deswegen bin ich nur bei 3 von 5. Aber für eine Filler-Episode hat sie meine Erwartungen doch übertroffen und ich bin nach sehr langer Zeit mal wieder mit einem eher positiven Gefühl aus einer Filler-Folge rausgekommen. Jetzt, wo du das so sagst, dann muss ich meine Bewertung doch auch noch um 0,5 nach oben verschieben. Lass auch auf die 3. Ach so, Leute. Ja, nee, das. Doch. Also, Lastargumente waren schon ziemlich gut. Und ich muss auch sagen, auch gerade weil es halt nur eine Einfiller-Folge war, was wir auch die tendenziell eher schlechter sind, war die hier auf jeden Fall für eine Einfiller-Folge auf jeden Fall auch noch besser als der Durchschnitt. So würde ich sagen. Und auch so dieses Humoristische, da gab es ja in der Vergangenheit die eine oder andere Folge, die das nicht so gut konnte oder diese Person zu überzeichnet hat. Und hier haben sie das aber ein gutes Maß gefunden, so an Arroganz und Witzigkeit oder so Blauäugigkeit. Von daher, ja doch, kann ich das noch ein bisschen anheben auf die 3 von 5 Tatpläne. Ich glaube, als Zweiteiler hätte es tatsächlich auch sein, wie man im Englischen sagen würde, overstaying its welcome. Das von dem Konzept her und den Charakteren her wären Zweiteiler da, glaube ich, dann doch zu viel gewesen, auch wirklich. Es hat sich wie so eine Einteiler-Geschichte angefühlt, auch richtig. Ja, machen wir direkt weiter mit den nächsten beiden Episoden, 981 und 982. Willkommen im Botschan-Restaurant, wie auch immer man das aussprechen mag. Johannes weiß es aber. Ja, ich würde es auf jeden Fall Botschan-Restaurant aussprechen. Aber fangen wir von vorne an. Die Detective Boys spielen auf der Straße, als Ayumi eine verletzte Katze auffällt und die sich unter einer Parkbank befindet. Und bemerken auch, dass es sich hierbei nicht um einen irgendwie Verkehrsunfall oder sowas gehandelt, sondern tatsächlich ist diese Katze ja misshandelt worden. Und sie bringen sie schnell in ein Tierkrankenhaus. Natürlich hat Conan vorher noch ein paar Spuren gesichert, die, wenn ich mir das gerade so ein bisschen überlege, eigentlich nachher nie eine Rolle gespielt haben. als sie aus der Tierklinik vorbei rauskommen, fahren einige Polizeiwagen an ihnen vorbei und die denken so, was ist das denn jetzt? Und folgen dem Ganzen und landen bei diesem Botschan-Restaurant und begegnen vor der Tür auch noch Kogoro. Und begegnen auch eine Leiche, die dort in dem Teich liegt. Und die, da spielt vielleicht dann diese Faser ein bisschen eine Rolle. Pink-gelbe haben sie bei der Katze gefunden, finden sie auch bei der Leiche, die dort erstochen liegt. Und erkennen dann, dass dort die Leiche ist. Und es kommen noch einige Personen hinzu, die alle sehr merkwürdig gekleidet sind und merkwürdig sprechen und sich mit komischen Rollen ansprechen oder mit komischen Namen. Und ja, es handelt sich bei diesem Botschan-Restaurant Roman des Autors Soseki Natsume. Und diese ganzen Personen, die dort auftreten, sind alle aus dem Roman nachempfunden. Und das sind Schauspieler. Und das Konzept dieses Restaurants besteht daraus, dass man Schauspieler aus diesem Roman halt hier auftreten lässt und dass die Kunden dann so ein Gefühl haben, als wären sie dort in diesem Roman. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Es werden auch Musikaufführungen und sowas gemacht. Also alles in allem. Einige Personen, die auftreten, tatsächlich unter anderem in den Verdacht gerät der Manager, weil das die Person, die gefunden wurde, arbeitete auch in dem Restaurant und zu diesem Restaurant hat halt nicht jeder unbedingt Zugang. Der Manager hat kein Alibi, gerät da so ein bisschen in Verdacht und es kommen auch es kommen auch so Gerüchte auf, dass er und das Opfer beide in eine dort tätige Person, die die Rolle der Madonna spielt, verliebt waren und dass sich hier möglicherweise um eine Tat aus, aus Rache oder so, nicht aus Rache, aber um seinen Liebsten halt irgendwie für sich zu gewinnen, Mord aus Liebe quasi zu tun hat und er gerät da immer ein bisschen mehr in die Mangel. Es werden die Befragungen durchgeführt von den einzelnen Personen und geht natürlich insbesondere auch in Richtung Madonna, die dort in Verdacht steht. Und am nächsten Morgen ist es so, dass dieser Restaurantmanager, der verdächtigt wurde, tot aufgefunden wird. Er hat sich vermutlich erhängt. Und es findet sich auch eine Abschiedsnachricht in den Boden geschrieben, die dort ist. Und allerdings kann man da die Handschrift und so nicht genau ermitteln. Und Conan kommt es alles sehr merkwürdig vor. Und sie begegnen sich dann nochmal zu diesem Spielplatz, wo sie die Katze gefunden haben. Und Conway bemerkt, naja, es ist schon komisch, dass eine Katze, die hier irgendwie verletzt wurde und so, und wenn die am Tatort umgebracht wurde, also man bringt das ja so ein bisschen durch diese Fasern in Verbindung, dann sagt er, naja, die kann sich nie im Leben mit gebrochenem Bein hierher geschleppt haben. Und dann stellen sie fest, dass dieser Tatort ursprünglich an dem Spielplatz stattgefunden hat. Sie finden auch noch einen Stock, mit dem die Katze misshandelt wurde. Und ja, bemerken dann, also so ganz kann das nicht mit gerechten Dingen zugehen sein. Wir müssen auch noch den Selbstmord nochmal untersuchen. Damit startet dann auch die zweite Episode dieses Zweiteilers und sie begeben sich nochmal dahin, versuchen nähere Informationen rauszufinden. Conway bemerkt, der Stamm ist ein bisschen nass und möglicherweise ist hier ein Trick angewendet worden und ja, der Täter hat wohl sehr große Kraft aufgewendet, um das spätere Opfer dort zu erhängen. Das kann also nicht die Person selbst gemacht haben. Also auch die Polizei kommt dahinter, dass es kein Selbstmord war. Ja, es kommen nochmal, dass die Verdächtigen näher unter die Mangel oder unter die Lupe genommen werden und in die Mangel genommen werden. Und da gibt es ein paar gute Szenen, wo dann ein Verdächtiger auch immer den Boden zerschlägt. Ja, alles in allem, natürlich sprechen sich die Leute auch immer, oder das macht den Charme der Episode aus, aber da muss man wahrscheinlich den Roman zu kennen, dass die Personen sich untereinander auch immer in ihren Rollennamen ansprechen und auch die Polizei irgendwann darin übergeht und die Person nur mit ihren Rollennamen anspricht aus diesem Buch und nicht mit ihren echten Namen. Und obwohl selbst irgendwie, ich glaube, Megure Tsukuyo sagt, so, jetzt bringen sie hier Fiktion und Wirklichkeit nicht durcheinander. Und es wird so ein bisschen damit gespielt, dass die Personen in Wirklichkeit ganz anders sind als ihre Romanrollen. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig, das zu ermitteln, für den Zuschauer ein bisschen interessanter. Und ja, wer denn im Endeffekt der Täter ist, das finden die Detective Boys tatsächlich raus. Und wenn ihr wissen wollt, wer der Täter ist, müsst ihr euch die Folgen anschauen. Ich möchte es an dieser Stelle noch nicht verraten, aber es gab, um zur Bewertung zu kommen, es gab einige gute Szenen in dieser Doppelfolge, möchte ich meinen. Und ja, diese Katzenmisshandlung, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ob das jetzt nur war, um irgendwie. Also, da habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Das wurde auch nie gezeigt, tatsächlich. Und ich habe so das Gefühl gehabt, die Katze ist irgendwie wichtiger oder mehr wert als die Menschenleben. Und einmal, dass man die Gewalt gegen das Tier nicht gezeigt hat, aber auch, dass man. Auch die Detective Boys waren so, ja, wir müssen hier den Täter, der die Katze misshandelt hat, müssen wir unbedingt finden und so. Und dann irgendwie so, ja, aber es sind auch zwei Menschen gestorben und wollt ihr die nicht finden? So, ja, doch, die müssen wir auch finden. Und das fand ich alles so ein bisschen schwach. Und natürlich für den deutschen Leser, sage ich mal, oder Zuschauer, wir können mit diesem, also ich kann zumindest mit diesem Roman nichts anfangen, wie wahrscheinlich 99,9% aller anderen Zuschauer, die das sehen, auch nicht. Zumindest aus dem deutschen Raum. Aus dem Japanischen ist das sicherlich anders. Da gehört das wahrscheinlich sogar zur Pflichtlektüre im Japanischunterricht. Da gibt es auch so eine kleine Anspielung mit Ai und Conan, die dann sagen: Naja, wir kennen das, die anderen als Erstklässler natürlich noch nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass das da auch in japanischen ja, Gymnasien, Hochschulen gelernt wird. Von daher, ja, ist es so ein bisschen trotzdem sehenswert, weil man natürlich da diese Rollen hat und wie die so miteinander interagieren. Und aber im Großen und Gesamten muss ich sagen, hat mich das alles nicht so sonderlich überzeugt, zumal auch der Trick des Täters in Anführungszeichen nicht so gut war und das alles sehr durchschaubar war. Also für mich war auch klar, wer direkt der Täter ist und warum es der Täter sein musste. Das war jetzt nicht so ja, nicht so ein großes Geheimnis und klar, irgendwie hatte gefühlt niemand ein Alibi, aber die eine Person, die dann das Alibi hatte, die musste der Täter sein. Das war irgendwie so gefühlt vorgegeben. Deswegen muss ich sagen, insgesamt war das doch eher eine schwächere Folge. Und hier würde ich dann doch eher 2 von 5, ich weiß nicht, Romanautoren für vergeben und nicht so hoch gehen. Ja, Natsume Soseki ist tatsächlich in Japan sehr berühmt. Er gilt wohl vielfach als berühmtester japanischer Schriftsteller der Moderne. Hat so um Ende des 19., Anfang 20. Jahrhunderts gelebt und so Romane geschrieben wie eben Botschan, was in dieser Folge relevant ist, Kokoro oder Ich, der Kater. Das war sein eines seiner Erstlingswerke. Vielleicht ist das mit der Katze deswegen eine Anspielung. Das wäre aber irgendwie ein bisschen grausam. Und tatsächlich, Soseki war auch gut 20 Jahre lang auf dem 1000-Yen-Schein tatsächlich drauf als Motiv in Japan. Also da sicherlich weiß man sofort, da erwähnt man Soseki und dann kommt einem das sofort alles wahrscheinlich in den Kopf. Aber das geht für uns natürlich leider komplett irgendwie verloren. Erinnert fast so ein bisschen an die Folgen in Osaka, wo ja auch die Leute sich Rollen spielen oder Rollen zugewiesen werden, damit Hideyoshi und Nobunaga im Schloss, auch wenn das ein sehr oberflächlicher Zusammenhang ist, weil wenn man die konkrete Handlung anguckt, dann ist das doch nicht so ähnlich, aber ich musste kurz daran denken. Naja, da fand ich die Ratschläge für das perfekte Verbrechen dann doch irgendwie angenehmer. Da musste ich immerhin keine Katze mit gebrochenen Beinen sehen. Kam Soseki nicht auch in der Gestalt vor in Ayas Einführungsfall? War das nicht mit der Entführung des Malers? Der hat doch auch Soseki gemalt und dann sollte der doch die Geldfälscher malen. Das müsste doch auch Soseki gewesen sein, oder? Das müsste damals noch Soseki gewesen Ja. sein, ja, weil da 96, da war er noch auf dem 1000-Yen-Schein. Ja, okay, ja. Ja, soweit zu der Vorstellung der bisherigen Episoden. Dann schauen wir uns doch noch kurz an, welche Folgen uns denn in den nächsten Wochen erwarten. Und dazu hat Lasse eine kurze Übersicht. Genau, die erste lief tatsächlich schon gestern, wie gesagt, ist wieder eine Manga-Umsetzung nach das Ziel ist die Verkehrsabteilung des Was? Polizeihauptquartiers. Und die ja, das war die letzte Okay. Anime-Umsetzung. Und dieses Mal gibt's aber ein anderes Ziel. Das Ziel sind nämlich diesmal die Lippen. In Kid vs. Komei, das Ziel sind die Lippen, Teil 1. Und Teil 2, der zweite Teil kommt da nächste Woche am 10. Oktober. Man weiß, also vielleicht wisst ihr es jetzt schon, aber wir wissen das jetzt noch nicht ganz genau, ob es zwei Folgen sind oder wie beim ungelösten Cocktailfall. Da waren es ja auch vier Kapitel, das wurde in drei Anime-Episoden umgesetzt. Und das waren jetzt hier auch vier Kapitel mit Kid vs. Komei. Und vielleicht sind das nur zwei Episoden, weil der Synchronsprecher von Heiji hat auf Twitter sowas geschrieben, wo man daraus ablesen könnte, dass es nur zwei Folgen waren. Das fände ich tatsächlich auch besser, weil vier Kapitel auf drei Folgen ist ein bisschen gestreckt. Und das wäre dann ja gut, wenn es nur zwei Folgen sind. Danach ist noch nichts bekannt, aber immerhin mal wieder eine Manga-Umsetzung. Was ich noch lustig finde und erwähnen möchte, ist, dass dies das erste im Anime reguläre Treffen, Aufeinandertreffen von Heiji und Kaito Kid ist, worauf die Fans ewig gewartet haben. Ah, endlich duelliert sich Heiji auch mal mit Kid, nicht nur in dem Film, sondern auch im Manga-Anime. Und dann steht er bei der Anime-Umsetzung nicht mal im Titel. Armer Heiji. Ja, ich hoffe auf jeden Fall auch, dass es nur eine zweiteilige Umsetzung wird, auch wenn wir danach wahrscheinlich wieder mit Filler oder Wiederholung abgespeist werden sollen. Also ich glaube nicht, dass danach direkt noch ein Manga-Fall kommt, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Aber ich hoffe auch eher auf einen Zweiteiler, weil man hatte auch schon bei diesen anderen Fällen gemerkt, die dann so aufgesplittet wurden auf drei Teile. Das hat sich schon sehr gezogen und immer so, weiß nicht, da kann man gefühlt 7 Minuten überspringen an Wiederholungen und Rückblicken und nochmaligen Erklärungen und Erklärungen von Sachen, die schon erklärt wurden. Ja, nee, also ich hoffe auch wirklich, es ist nur ein Zweiteiler, zumal es auch ein sehr guter Fall ist. Ich erinnere mich noch ziemlich gut aus dem Manga. Ja, von daher hoffe ich das nur das Beste und das wären auf jeden Fall zwei Teile und nicht drei. Und danach kann gerne wieder gute Filler kommen, habe ich nichts dagegen. Schlechte bitte nicht. Und Wiederholungen, na, brauche ich auch nicht unbedingt. Ja, damit sind wir auch schon am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet wieder viele neue Eindrücke, neue Informationen mitnehmen können. Ich verweise doch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Unser Newsblog connennews.org, unser Forum connenforum.org und unser Wiki connenwiki.org. Ansonsten findet ihr uns als Connennews in allen sozialen Netzwerken, zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram und auch bei YouTube. Ihr könnt diesen Podcast dort gratis abonnieren und das natürlich auch bei iTunes und Spotify tun. Da seid ihr herzlich zu eingeladen. Lasst uns auch gerne Kommentare da, wenn ihr bei YouTube schaut. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, danke fürs Reinhören.